Is es? Ja, es ist es. Pogo! Pogo! Ruft's aus dem Radio! Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk! Gern Doppel-K, ja! Viele haben daran gezweifelt, ob wir für dieses Szenario bereit sind. Jetzt kommt das Album und alle, die redeten, schweigen, weil über den Köpfen die Raben sie kreisen. Die Zeichen der Meister erscheinen, der Drache eröffnet die Augen und speit Feuer und wetzt seine Krallen und schärft seine Zähne, trinkt Blut von den Kehlen und frisst euer Fleisch. Lebendiger Mythos, Materie und Geist, alles in einer Karriere vereint. Denn mir lebt der Beweis, jedes einzelne Teil ist nur Stück eines Ganzen, ein ewiger Kreis. Der edelste Stein in den Sümpfen war ich, Caesar gab mir noch den richtigen Schliff. Manch einer hat einen göttlichen Funken, doch ich wurde getroffen vom göttlichen Blitz. Hi Kids, Goldrausch, aller MJ bei Motown. Bewege mich nur noch in Slow-Mo, die Dope Boys kommen groß raus. Heilig ist mein alter Ego, achter Tag, mein Evangelium. Alles, was ich anfasse, so unendlich Premium. Lismo, Rookie, Chico, Mojo, Scissor, Hell und Kappa, Alpha, Uso. Ihr habt alle ausgedient, weil ich hab jetzt mit meiner Crew roll. Weil ich hab jetzt mit meiner Crew roll. Mit meiner Crew roll. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 16.09. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute der atemberaubende, eigentlich verschollene, aber wieder aufgetauchte Tarek Elila Elial. Tarek Mohammed Mahmoud Elail, um genau zu sein. Außerdem war ich nicht verschollen, sondern ich habe nur ein paar Jahre der Demut hinter mir, um jetzt wieder in die Hochmut einzusteigen. Bin frisch nach Köln gezogen, bin jetzt quasi Wahlheimat und Teilzeit Kölner bis zum Ende des Jahres, weil ich hier den sensationellen Blockbuster Volt drehen werde, der endlich, endlich mein großer Durchbruch werden wird am Hollywood-Firmament. Ja, der Tarek ist nämlich auch Regisseur. Du hast ja schon so atemberaubende Filme gedreht wie Gegengerade. Keine Macht am Millerntor oder sowas, ne? Keiner macht das Millerntor. Nein, ich habe vor 5 Jahren den letzten Kinofilm Gegengerade gedreht, der auch ganz völlig zu Unrecht nicht in den Hollywood-Himmel eingegangen ist. Oder in er lief aber schon im Fernsehen, im richtigen normalen Fernsehen. Der lief sogar schon mehrfach im richtigen normalen, was ist denn das richtige normale Fernsehen deiner Meinung nach? Ja, das alteingesessene GEZ-Fernsehen halt. Genau. Ja. Übrigens, lasst euch nicht von der GEZ betrügen, ihr müsst nur noch einmal pro Haushalt bezahlen. Egal, auf jeden Fall war, Gegengerade liegt ja jetzt schon 5 Jahre zurück und der lief schon ein paar Mal im Fernsehen, das wollte ich eigentlich eben sagen, der lief schon ein paar Mal im Fernsehen, selbst ohne, dass ich das wusste, kann man sich das vorstellen. Das heißt, die ganze Maschine, es ist alles gar nicht mehr, ist mir längst aus den Händen geglitten, so groß ist die ganze Nummer mittlerweile. Das ja, und bei Spiegel Online kommt man auch schon irgendwie anschauen, ne? Da sieht man mal, der Vertrieb versucht mit Händen und Füßen und mit Biegen und Brechen irgendwie das Ding noch zu verwursten und irgendwie an den Mann zu bringen, selbst bei Spiegel Online. Und da weiß man ja, dass normalerweise nur Lügen da stehen. Außer heute, interessante Neuigkeit, Deutschland hat wieder Grenzkontrollen eingeführt. Ist das nicht toll? Das führt uns auch direkt zum Thema meines neuen Films, Volt. Den ich hier ab 10. November wird der Dreh beginnen, hier in Köln. Und auch einige wenige Drehtage werden in meiner alten und Originalheimat, dem Saarland, stattfinden. Vor allen Dingen aber wird das ein Kölner Film sein, weil beim Film, da funktioniert das immer so, da wo das Geld herkommt, da muss man es auch ausgeben, weil das ist ja entgegen falscher Vermutungen keine Kreativförderung, weil man jetzt so eine geile Idee hat für irgendein tolles Drehbuch, sondern eine rein wirtschaftliche Förderung. Deswegen kriegen Typen wie Tarantino und so halt ihr Geld. Egal. Deshalb dreht der Tarantino auch im Saarland. Im Saarland? Ab und zu, ja. Glaub, denn ich habe ihn da schon gesehen. Ja. Aber viel wichtiger ist ja Volt, den ich jetzt drehe. Und der wird, wie gesagt, hier in Köln hergestellt werden. Und da geht es auch so ein bisschen um das Deutschland. Du hast zwar noch nicht danach gefragt, Rüdi, aber ich spare dir die Zeit einfach und rede einfach bis zum Ende. Ja, mach. Bei Volt ist es so, erzählt das Deutschland einer nahen Zukunft. Wir blicken so wenige 5 bis 10 Jahre nach vorne, aber jetzt nicht Hoverboard und Orgasmodrom und sowas und 17-Stunden-Woche, was den Altenpflegern unter uns vielleicht entgegenkommen würde. Nein, es ist eine Welt, in der das iPhone niemals erfunden wurde und vielleicht so ein bisschen wie Children of Man, so eine mechanische und dystopische Zukunft, in der Deutschland eine letzte Wohlstandsenklave in Europa ist und sonst ist Europa ein verarmter Kontinent und also so wie jetzt. Genau, eigentlich so wie jetzt. Genau, nur da die meisten Leute das einfach noch nicht mitgekriegt haben. Außer die Flüchtlinge, die es geschnallt haben. Genau, und wir haben hier einen ganz romantischen Blick auf den auf das Flüchtlingscontainerdorf. Gerade winken sie uns von da unten. Und für die ist dieser Film ein Anti-Asylum-Movie. Nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Sondern es ist schon ein politischer Film, aber er erzählt auf jeden Fall eine Situation so an dieser neuen Staatsgrenze oder Ghetto-Grenze, so kann man das sagen. Ich erzähle später noch ein bisschen mehr dazu, aber vielleicht hat Rüdi ja auch irgendetwas, was er mich dazu fragen möchte. Ich bin ganz nervös. So lange kein Radio mehr gemacht. Ja, aber das klappt doch jetzt ausgezeichnet, Tarek. Ja, aber damals, als ich meinen Rhetorikkurs hinter mich gebracht habe... Das mit dem Rhetorikkurs war ich denn gemacht? Zur Volkshochschule? Pogo Radio war mein Rhetorikkurs. Ach so. Und die Boxparty-Reden damals. Übrigens, interessanter Fun-Fact. Ja. Eine potenzielle Regieassistentenkraft, die wollte nicht Teil von Volt werden, weil wir konnten das im Nachhinein noch klären, das muss ich relativierend sagen, ja, es ist eigentlich ziemlich nett. Ja. Aber die wollte erst nicht Teil von Volt werden, weil sie damals hier in Köln oder Mülheim, das bin, weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau. Es war, glaube ich, in Bütze, das ist Köln. Es gab Bütze, aber es gab ja auch das AZ Mülheim. Ja, stimmt, ja. Und da gab es auf jeden Fall die schwerere Breitseite für diverse Jungs, die da antreten wollten. Da ist doch einer so asozial K.O. gegangen. Ja? Kämpfte gegen Captain Mahmoud, wie ich mich vielleicht erinnere. Ach, okay. Ja. Das hatte die Frau gesehen damals und das war ihr so asozial nachhaltig. Man muss, man muss zurückrechnen, das liegt jetzt knappe 10 Jahre zurück. 10 Jahre so, mindestens, ja. Genau, ich hatte gerade von 2006, aber 9 und ein paar gequetschte. Ja. Und das hat sie so nachhaltig geschädigt und meinen Ruf oder unseren Ruf so nachhaltig beeinflusst, dass sie sagte, mit dem Asozialen auf gar keinen Fall einen Film drehen. Da sage ich danke, genau das wird das sein, was uns nach Hollywood bringt dann irgendwann. Vielleicht hören wir jetzt nochmal ein Lied, dann sammle ich mich und dann erzähle ich noch etwas mehr von mir. Nee, wir können gleich weitermachen. Zum Beispiel, ich kann dir mal eine Frage stellen, warum lief jetzt hier Hip-Hop am Anfang? Ah, danke. Ja? Das ist doch mal was. Warum lief da so ein Hip-Hop-Lied? Hier ist doch Pogo-Radio. Pogo-Radio läuft doch nur mal Punkrock. Das ist der Katholizismus des Punkrocks eigentlich hier. Wird hier eigentlich gepredigt und gelebt. Genau, also das Wort Punkrock, das ist ja eigentlich auch schon mal ein Sakrileg, wenn man Punk-Radio... Ja? Du bist doch viel cooler als Punkrock, Rüdi. Aber es gab ja immer schon so ein paar Kapeiken. Aber nur im Bett. Das kann ich bestätigen. Ja. Es gab ja immer schon so ein paar Kapeiken, die sich mit Hip-Hop versucht haben in der Punk-Welt, wie zum Beispiel Chaos One, ein Freund aus Mannheim, den du, bevor du aus Mannheim geflohen bist. Ja, aber der war aber nie Punkrock, der war schon immer Hip-Hop. Genau. Der ist ein cooler Typ und der hängt halt gerade in einer kleineren Stadt wie Mannheim, hängt man halt miteinander zusammen rum. Genau, anstatt mit Xavier ist er dann ist lieber ja kein Hip-Hopper. Beim Rüdi. Nee, der ist ein Soler. Ja, der Xavier, der ist ja vor allen Dingen... Der kommt ja eigentlich aus der Soul-Gemeinde Mannheims, wo die Amis da, ne? Da sind ja viele Amis stationiert und da hat er in den Gospelchören gesungen. Ja. Seine Roots in die Gospelchöre. Ja. Das ist der einzig wirkliche Bazi, der Black Nazi. Mhm. Oh, kann man hier verklagt werden? Wenn keiner zuhört, eigentlich nicht, ne? Oh, kein Kläger. Genau. Ja. Xavier Naidoo ist schief beschnitten und seitdem hat er immer Schmerzen und nur deswegen macht er diese Musik. Das hat er mir mal erzählt. Ja. Na, ist ja auch egal. Oder was? Was wir eben gerade gehört haben, das war Genetik. Und Genetik, das ist eine Rap-Kombo aus dem Saarland, die auch nach dem sich jetzt gerade in diesem Jahr extrem eingestellten Erfolg im Saarland geblieben sind und das alles so wirklich organisch und zusammen machen. Das sind auf jeden Fall coole Leute. Natürlich ist das Rap und die Mechanismen und so, die sind da schon ein bisschen anders als beim Punk. Da wird nicht so viel selbst gemacht, aber für Rap-Verhältnisse beherrschen die Jungs das sehr, sehr gut, das selber machen, haben wirklich coolen Erfolg, gute Musik und die werden die Filmmusik machen von Volt. Weil ursprünglich war die Idee und der Ansatz von Volt, einen Film in meiner saarländischen Heimat zu machen, ausschließlich, weil das so als Filmlandschaft und so noch so ein bisschen unverbraucht ist, das Saarland und so. Ja, außer vom Tatort, das Saarländische. Was soll ich dazu jetzt sagen? Was willst du denn als in Saarland, als in Saarbrücken zum Beispiel, was willst du denn da filmen? Da guckst du dann mal so eine Straße, so eine Fußgängerzone an, dann kriegst du das Kotzen, oder? Ganz falsch, ganz, ganz falsch. Ja? Also einige wenige unter den 15 Hörern, vielleicht 1,5, also der Höflich, der ja ein heimlicher Intellektueller ist und vielleicht noch irgendein anderer Geistesgestörter, der nebenbei Pornobildchen anguckt, die wissen, dass das Saarland der zweite Kohlenpott war. Und, stimmt, ja. Rote und, Erde. Genau, richtig. Rote Erde, unter anderem mit meinem Freund Claude Oliver Rudolph zum Beispiel. Naja, jedenfalls war das Saarland der zweite Kohlenpott und das bringt einen dann so ein bisschen an so eine Industriekulisse und so. Und das ist natürlich alles schon, sind alles diese ganzen Fördertürme und die Zechen und so, das ist alles Industrie einer vergangenen Zeit. Aber so soll es ja in Volt auch sein! In dieser Dystopie, dass man eben, ja, so eine, so diese Zechen und so, dass sie da liegen wie tote Dinosaurier in einer Welt, die quasi ein bisschen zugrunde gegangen ist. Aber dieses Thema hat man doch schon in 80er Jahren. Ich bin aber noch gar nicht fertig, Entschuldigung, bevor du mich unterbrichst, darf ich bitte das... Scheiße halt, ne? Das ist doch schon längst out. Das ist doch Industriebrachen, die irgendwo rumliegen. Das ist doch ausgenudelt, würde ich mal behaupten. So, also Frechheiten, das ist das, was Rüdi unter investigativem Journalismus versteht, weil er sich einfach überhaupt nicht mit mir beschäftigt hat. Was nicht auf Facebook steht, das existiert nicht für Rüdi. Ja, und du stehst ja überhaupt nicht auf Facebook. Ich stehe so ganz und gar nicht auf Facebook. Nee, und wer auf Facebook steht, der ist falsch gepolt. Der gehört ins Containerdorf da unten. Hallo! Naja, also, nein, es ist natürlich so, ich habe ja keine, also du hast... bedingt recht, aber nur sehr bedingt, dass natürlich jeder dämliche Hip-Hopper... oder jeder Tatort. Irgendwie am Schluss darf ich jetzt vielleicht Mörder das bitte einmal kurz sagen? Eine wird der Mörder gejagt und dann stehen sie dann in so einer Industriebrache und dann klettern sie dann irgendwie über irgendwelche verrosteten Leitern irgendwelche Schornsteine hoch und dann ist es, das ist dann irgendwie, super. Geil. Lass mich diese Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern nur haltlose Kritik, mit meiner visuellen Vision von Volt beantworten. Alles klar. Das ist es ja, was die 1,5 Zuhörer interessiert. Ja. Und Zuhörerinnen. Ist es eigentlich so, dass wir das immer eine Lampe angeht, wenn ein neuer Zuhörer sich zuschaltet? Ja, dann geht so ein Applauslämpchen an. Was bisher noch nicht geschehen ist. Nee. Dann fliegt Konfetti von der Wand. Also es ist ja so, Volt, der wird jetzt schon, das wird schon ein richtiger Film sein, der auch ein bisschen mehr Geld hat und sowas, aber der schnöde Mammon, um den soll es hier gar nicht gehen. Mhm. Aber ich will halt erzählen, dass in der Welt, die man in Volt so erlebt, da könnte sowas wie der 11. September dazwischen liegen, zwischen heute und da und dieser Zukunft. Oder aber man erzählt es einfach gar nicht. Jedenfalls gibt es einmal, wer noch Geld hat, der kann sich Dinge wie medizinische Versorgung, Bildung, Wasser, Transport, diese Dinge kann man sich nur noch leisten, wenn man das Geld dazu hat. Vor allen Dingen natürlich auch Wohnraum, was ja im Moment voll das wichtige Thema ist. Das ist ja, wurde ja nur verdrängt von der ganzen Flüchtlingssache, aber irgendwie hängt das ja alles zusammen. Und diese Leute leben, so wie du, Rüdi, in einer gated community. Das heißt, wenn man, man ist durch eine freundliche weiße Mauer geschützt und man muss klingeln, da steht jetzt keiner mit SUV und Maschinengewehr, sondern erstmal noch der dicke Pförtner, aber die Kamera und so. Neighborhood der Watch. Der Pförtner ist nicht dick. Genau, die Pförtnerin. Die Pförtnerin ist ein, der Pförtner ist eine Sie. Ja. Okay, und dann gibt es so etwas wie so eine Art Ghetto. Ja, kein guter Film ohne Ghetto. Und ich nenne das immer so ein bisschen die Cité Babylon, die Cité Babel, weil es in dieser Zukunft nicht mehr so ist, dass das eben nur noch so Afrikaner und Nordafrikaner, Algerier und sowas sind und eben die Maroks und so, wie es jetzt eben ist, oder Osteuropäer, sondern fast das ganze Europa findet sich dort und es gibt nichts mehr, keine nationale Identität oder Sprache oder Glaube oder sowas, das die Leute verbindet und sie verstehen einander nicht und es ist ein totaler Kulturenclash und sie sind eben massiv arme Schweine. So. Und die leben in diesem Babel. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, wahrscheinlich habe ich schon viel zu viel verraten. Aber es erinnert mich so ein bisschen hier an das Herkules-Hochhaus, das ist auch so. Ne? Wir haben verschiedene Stockwerke, wo halt verschiedene Kulturkreise leben. Ich hatte mir das hier auch tatsächlich so ein bisschen vorgestellt, so, das Herkules-Hochhaus so, in seinem farbenschönen Blau-Orange, wie man auf dem Location-Tag, heißt das so, nachgucken kann bei dir. Na, ist ja auch wurscht. Ja. Ich sehe diese Cité Babel, die sehe ich so ein bisschen, die ist mehr so organisch gewachsen. Das muss mehr eine brasilianische Favela oder ein afrikanischer Township sein, wo die in dem Herkules-Hochhaus wohnen würden als Epizentrum dieses Ghettos, das sind die, denen es noch gut geht, weil sie eben Dach über dem Kopf haben und so. Sondern das muss schon so ein bisschen Endzeit sein. Und das so. Erinnert mich an Caracas, da gibt es so ein Hochhaus, so ein Rohbau, wo halt komplett besetzt ist. Und wo sich die Polizei nicht reintraut. Irgendwie das auch irgendwie so 30 Stockwerke hoch und überall leben halt Menschen. Vielleicht ist das ja auch dieses Hochhaus, also ich habe das die Inspiration ja auch aus dem Fernsehen und zwar aus Homeland, der Serie. Ja. Da haben sie ist dir das ein Begriff oder ist ja auch scheißegal, ja, da haben sie diesen Typen irgendwo mal versteckt und das war auch in so einem Rohbau. Ja. Das wird man alles sehen. Also erstmal muss man ja die Endzeit irgendwie nach Köln bringen und Köln in die Endzeit verwandeln. Da kommen wir jetzt auch wieder zurück zur Industrie. Ja, also Saarland, Köln, es werden ja beide Drehorte sein. Zwischen diesen zwei Welten. Aber das merkt man im Film nicht, oder? In dem Film geht es nicht darum, um Saarland und Köln, sondern da geht es einfach nur um den Film. Da wird nicht irgendwie, da wird schon gemischt. Es ist nicht so, dass der, es ist ein unbestimmter Ort zu einer unbestimmten Zeit. Das meine ich damit. Es ist schon so, dass wir die französische Sprache und so, die wird schon ihren Stellenwert haben in dem Film, was aber auch ein bisschen eine politische Entscheidung, das heißt politisch. Es ist auf jeden Fall eine Arte und ARD Kino-Koproduktion. Ah ja. Und deswegen wird auch die französische Sprache da stattfinden und der Film läuft später auf Arte. Das heißt, mein Lebensziel ist eigentlich erreicht. Das Lied ich singe. Der Sprache, ich spreche. Was soll ich sagen? Ja. Aber Arte ist ein sehr guter Sender. Hervorragend. Es reicht mir auf jeden Fall schon, dass meine Mutter sagen kann, der Bub, der macht jetzt den Film mit Arte. Aber du hast ja schon vorher viel Produktion gemacht, die irgendwie groß rauskam eigentlich. Ne? Zum Beispiel diese Dokumentation über diese Soldaten. Genau, darauf antworte ich jetzt aber nicht, weil ich immer noch nicht fertig war mit dem Erklären von... Lass dich nicht stören. Der Industrie. Lass dich nicht stören. Ich mach's vielleicht ein bisschen zu lang, aber die Leute haben so lange nichts von mir gehört, dass sie einfach wissen müssen, was spielt sich da ab? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich Tarek Elial? Elial. Lass Rüdi, ne? Jetzt mal ohne Scheiße. Ja. So. Ich kenne dich schon so lang und ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Das können wir auch noch zum Thema machen. Ich beim letzten Mal hier schändlich versetzt und so. Absolut. Und sich danach nie mehr wieder gemeldet. Darüber reden wir gleich. Ja. Aber wir waren trotzdem ja Brüder in Waffen, ja? 9 Mann in einem Auto. Hast du das alles vergessen? Und jetzt sagst du zu mir, Tarek Elia, also bitte. Ja, ich habe dich nie mit Nachnamen angesprochen. Das heißt, dir muss eigentlich auch ganz schön viel Schreckliches zugestoßen sein in der Zwischenzeit. Ich habe dich nie mit Nachnamen angesprochen. Okay, ich habe dich auch noch lieb. Ja. Gut, zwischen diesen zwei Welten, zwischen Babel und der Gated Community ist es so, da ist etwas, das nenne ich immer das Underland und das ist einfach nur eine Welt von Natur und Industrie, wo man gar keine Siedlungen und so etwas erzählt und deswegen ist das Saarland wieder so interessant, weil da kein Schwein wohnt und weil überall Pampa ist. Das heißt, wir erzählen die normalen Menschen nur über rauchende Schlote. Aber schön verwuch. Also wenn ich so an Saarland denke, ist ja alles schön grün. Wird das ein Schwarz-Weiß-Film oder was? Nee, das soll ja schön grün sein, aber wir drehen ja im Herbst, da ist dann alles rot, gelb und braun. Ja. Vor allen Dingen, wenn man einfach nicht das Geld hat, um irgendwo eine ganze Stadt umzubauen und im Wald drehen muss, dann muss man einfach nur das besser labeln. Ich nenne das eine innerdeutsche Tundra. Ah. Und schon macht es wieder Sinn. Ja, das Drehbuch hast du selbst geschrieben. Natürlich. Ich bin ja bekannt für meine sagenhaften Drehbücher. Ist es schon fertig geschrieben? Gibt es schon irgendwie am Schluss dann auch irgendwie ein Happy End oder sowas ähnliches? Ich wäre schon fertig, wenn ich nicht heute Abend extra alles hätte stehen und liegen lassen, um zum Pogoradio zu gehen. Okay, irgendwann das Drehbuch ist noch nicht fertig. Ja, und das habe ich ja immer an deinen Filmproduktionen. Du hast ja auch den Chaostage-Film gedreht und dann noch irgendwie davor noch irgendwie. Aber du hast bei dir gab es Bonobo. Nie, Bonobo, ja. Bei dir gab es nie irgendwie ein richtig gutes Drehbuch. Bei dem Gegengerade, da hast du die größten Stars des deutschen Kinos hast du da irgendwie verheizt. Aber drehbuchtechnisch war totaler Schrott. Eigentlich war es gar nicht vorhanden, glaube ich. Oder im Schnitt kam dann irgendwas anderes raus, wie eigentlich irgendwann mal sich irgend so ein kleiner Tarek sich ausgedacht hat. Ja, und wenn ich schweige, dann kann ich Rüdis Sendung genauso sabotieren, wie er mich sabotieren kann mit der Kritik an meinen Drehbüchern. Darf ich ganz kurz Stellung nehmen? Meine Besorgnis ist einfach, ich wünsche dir ja viel Glück und viel Erfolg für deinen neuen Film Volt, der jetzt dieses Jahr noch gedreht wird. Aber ich befürchte halt wieder mal, dass du halt da wieder unheimlich energiereich in die Sache reingehst, aber vergisst dann einfach mal an eine coole Story. Eine Kritik, die ich bisher erstmal gelten lassen kann, aber zu der ich gerne mich äußern will. Also tolle Bilder und sowas, ist ja schön, gut, aber es muss halt eine tolle Story sein. Und die Story muss halt auch funktionieren, wenn man blind ist und einfach nur zuhört. Genau, einfach nur zuhört. Auch etwas, was man für das Journalistenhandwerk mitnehmen kann. Wenn die Frage gestellt ist, dann lass mich versuchen, was dazu zu sagen. Ja. Sonst wird das hier noch Kinski-mäßig. Nee, du hast auf jeden Fall recht. Aber, also ich bin jetzt abgesehen davon, dass ich vor dem Kamera-Livestream nicht weinen möchte. Ja. Ist es so, dass ich ja natürlich auch, ich bin mir der Fehler alter Filme oder alter Arbeit bewusst und so, und ich habe auf jeden Fall immer viel, viel, viel Zeit und Arbeit in die ganze Sache gesteckt. So, das ist ja wohl, das ist ja über jeden Zweifel haben. Das weiß ich. Unübersehbar, ja. Genau. Mhm. Und der Achtungserfolg für so einen Film wie zum Beispiel Ging gerade, Chaostage war nochmal was anderes, weil das ja so ein bisschen aus dem Freundennetzwerk entstanden ist und so, aber bei Ging gerade, dieser Achtungserfolg, das, oh, wie toll, dass du das alles auf die Beine gekriegt hast, der macht mich total krank eigentlich, der nervt mich, weil wenn ich den Film sehe mit den super Schauspielern und so, Bleibt treu und Mario Adorf und bla bla bla, ich sehe immer so, was er hätte sein können, der Film, und mit nur ein bisschen mehr hätte er schon viel mehr sein können, aber es ist genau an diesem Buch und an der Geschichte gescheitert. Ja. Ich habe jetzt bei Volt, der ein wesentlicher Unterschied ist, ey, das ist ja alles ein Prozess. So, wenn ich das jetzt, ich will, das ist mir auch wichtig, das ernst zu sagen. Es ist natürlich klar, dass man bei allem, was man erschafft, so immer wieder neue Fehler macht. Wichtig ist aber, die alten Fehler nicht wieder mitzunehmen, sondern dass es wirklich eine Entwicklung stattfindet. So. Mhm. Das ist so mein Begriff vom ganzen Leben, dass man einfach nicht stehen bleibt und so. Das ist ja der eins Grund, zu eins aus einer Sabotag-Sendung von vor 5 Jahren kommen. Das ist ja der Grund, warum ich mir gerade ein bisschen Sorgen mache um den neuen Film, weil ich denke mir doch, bevor man einen Film überhaupt anfängt, bevor man irgendwie, ja, irgendwie die Leute castet und alles Mögliche macht, sollte doch wenigstens das Drehbuch die letzte Seite beendet sein. Richtig. Und genau das ist, also gerade letzten Dienstag habe ich die Drehbuchfassung 7 bei der Produktionsfirma eingereicht, nur um mal so wirklich zum Thema zu kommen. Ich weiß, dass ohne ein Drehbuch braucht man gar nicht anzufangen. So. Und das Drehbuch schreiben ist einfach sauschwer. Ich hatte das am Anfang mit 2 Autoren versucht, das hat aber auch nicht richtig funktioniert und kam zurück zu der Entscheidung, selbst zu drehen, mit dem Gewinn dieser Produktionsfirma aus Köln, die auch 2 wirklich super coole Jungs sind, Max und Jonas von Augenscheinfilm, absolute Spitzenreiter. Nein, die sind wirklich gut so. Mhm. Und die haben mich auch, die wussten auch genau, wo Zuckerbrot und wo Peitsche angebracht ist. Und ich habe wirklich 2011 kam ich zu dem zu meinem befreundeten SR-Redakteur, dem Christian Bauer, der schon alle Filme mit mir gemacht hat, außer Chaostage. Ja. Und habe ihm halt von der Idee erzählt und seitdem fand Drehbuchentwicklung statt. Das heißt, wir sind jetzt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres irgendwann in die Vorbereitung gegangen mit Casting und so und Butter bei die Fisch. Aber vorher, das war alles Drehbuch. Dann gab es einen Dramaturg dazu, der quasi ja auch so eine Art, der ist ja wie so eine Art Filmpsychologe, ja, wenn ich auch selbst kein Freund der Psychologen bin, aber trotzdem so. Und dann gibt es die als nächste Instanz die Produzenten, die das hinterfragen. Und wenn das alles gut gegangen ist, dann geht man zu den Redakteuren von den Fernsehsendern, die auch wieder eigene Befindlichkeit, also erstmal eine eigene Wahrnehmung von einem guten Film haben, persönlich so. Ja. Und dann natürlich aber auch das Interesse des Senders vertreten. Und all diese wahnsinnig wichtigen Dinge und Leute und so, die alle ihre Meinung und jeder legt halt sein kleines Häufchen auf das Buch. Dann kommt es wieder zu mir zurück. Und dann, je nachdem, es wird ja ein Palais, es gibt dann eine Verhandlung darüber und so. Und dann wird es wieder überarbeitet. Und diese Scheiße, die habe ich die letzten 4 Jahre gemacht. So, das heißt, ich saß... du hast jetzt 4 Jahre schon an dem Film gearbeitet. Du hast vor 4 Jahren angefangen mit diesem Film, mit dieser Idee. Die Produktionsfirma kam vor ungefähr 2,5 Jahren dazu. Ja. Und das ist immer noch sportlich. So, ich habe direkt nahtlos nach Gegengerade bin ich wieder auf eine Weltreise gegangen für so ein knappes halbes Jahr. Ja. Das ist ja so ein bisschen meine Art nach den Filmen halt. Und bin, bevor ich auf die Weltreise gegangen bin, zu jenem Redakteur und sagte, hier, ich habe da so eine Idee. Ja. Und jetzt aktueller denn je die Flüchtlingsthematik, aber wahrscheinlich schon wieder nicht mehr aktuell, wenn der Film dann rauskommt. Ach, wahrscheinlich noch, ne? Ja, abwarten. Ja. Ach, das ist doch alles nur Panikmache. also ich sag Refugees welcome. Nur damit man das von vorhin mit dem Anti-Asylum-Film mal so ein bisschen wieder gerade zieht. 4 Jahre ist aber trotzdem der Ursprung der Idee und dann auch die Arbeit. Am Anfang ist die Arbeit natürlich total lose. Weißt du, die Geschichte wird auf wenig Seiten aufgeschrieben, dann im nächstgrößeren Format und so weiter, bis sie dann irgendwann an die erste Drehbuchfassung geht. Dann reagiert man auf äußere Einflüsse, wenn dann ein Sender sagt, das ist mir zu brutal oder das ist mir zu dies oder zu das oder zu jenes. Ja, das sind ja Kleinigkeiten. Das geht man das ja sind eigentlich keine eher. Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten, weil. Das ist langweilig. Der rote Faden, der muss ja schon stimmen. Also die ganze Story an sich. Aber wenn du diese Geschichte jetzt, die jetzt da ist, mit dem ersten Entwurf von dem, was ich hatte, vergleichst, 2 Welten. Dann würde man es gar nicht mehr zusammenbringen. Es ist so, am Anfang gibt es halt ein Thema, wie zum Beispiel in Volt ist das Thema Schuld. Ja, das heißt, jemand lädt sich mit einer Schuld auf und versucht, dieser Schuld Herr zu werden. Und bei einem guten Film, das ist ja wie ein Witz, diese drei Akte, jede Geschichte, eine gute Geschichte, das ist das, was ich eigentlich meine, eine gute Geschichte muss in jeder Länge funktionieren, wie ein Witz. Ein Witz hat auch drei Akte, so wie jede Kurzgeschichte oder so. Und wenn man ein Drehbuch nicht auf einer Seite am besten aufschreiben kann, Anfang, Mitte, Schluss, so das passiert, dann wird sie auf 100 Seiten niemals funktionieren. Wie sieht es eigentlich aus, fühlst du dich dadurch beschnitten als Drehbuchautor? Deiner Funktion, dass sich so viele Leute einmischen, weil die wahrscheinlich überhaupt nicht so viel Energie in die Sache reinhängen wie du und die kommen dann an und kommen irgendwie zum Spruch und sagen, nö, das geht mir gar nicht. Also die Tatsache... Also das würde mich jetzt ziemlich ankotzen eigentlich. Oder sagst du, okay, die zahlen ja dafür und ich will da mitmachen und ich will das so und so und dann füge ich mich halt irgendwie und biege das dann so zurecht und will es jedem recht machen. Also das ist ja irgendwie scheiße eigentlich dann, weil da kommt ja dann keine Kunst mehr raus, sondern nur Dienstleistung. Es ist ja nicht so, dass man erstmal, man muss ja nicht jede Kritik annehmen, das mal so als erstes. Und dann ist es so, dass das gemeinsame Interesse auf einem Niveau, wie ich jetzt Filme mache, ja, wo man, das hier ist jetzt schon ein ernstzunehmender Film, so von der Entstehungsweise, ja, jetzt gar nicht vom Buch und irgendwas inhaltlich gesprochen, aber auf dem Niveau haben die Leute trotzdem das verbindende und gemeinsame Interesse ist ja trotzdem, dass sie alle wollen, dass ein guter Film entsteht im Sinne des Regisseurs. Das ist schon glaubhaft so. Es ist nicht so, ey, Alter, ich habe 4 Jahre im Keller von Mami mehr oder weniger verbracht. Ich habe schon viele andere Sachen gemacht und so. Ich habe ja zwischendurch auch noch diesen Dokumentarfilm gedreht und ein Buch geschrieben und so. Bla, ich bin ja schon, ich mache schon den Scheiß, den ich immer mache. Buch geschrieben über Pearson, ne? Piercing mehr dazu später. Das ist später, alles später. Wir wollen hier nichts anteasern. Wenn, dann sprechen wir es gleich aus. Genau. Nee, aber später vielleicht kann man ja noch eins verlosen zum Beispiel. Bitte nicht. Da musst du dich wieder damit auseinandersetzen. Ja, genau, muss ich den Scheiß verschicken. Das ist Drehbuchschreiben für mich als Ungelernter, weil es ist ja eher wie so eine Anleitung. Das muss ja funktionieren wie ein Reklamheftchen. Wenn da steht, Rüdi ist wütend, dann ist das nicht umsetzbar für einen Schauspieler, sondern Rüdi stampft mit dem Fuß auf den Boden, weil er wütend ist. Das ist wieder logisch so. Und das war für mich relativ schwer und auch dann über so eine große Spanne einfach wie einen Roman zu schreiben, ist bestimmt auch sauschwer. Habe ich auch noch nicht gemacht so, aber ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass ich über das Schreiben von diesem Buch, das Drehbuchschreiben, das Handwerk des Drehbuchschreibens erlernt habe. So. Und da bin ich, würde ich immer noch ganz unbescheiden sagen, ziemlich gut drin, Sachen schnell zu lernen. So. Und man lernt ja nie zu Ende. Und ich glaube ernsthaft, dass Volt mittlerweile ein sehr, sehr gutes Buch ist. Und das wird entscheidend sein für das, was der Film erreichen kann. So, mir ist das ja auch egal, ob der Film jetzt ein... Natürlich ist das geiler, wenn der Film ein Kassenschlager wird und wenn die ganze Welt ihn sieht und alle darüber sprechen und ich dann bei Lanz irgendwie das hier jetzt bei Lanz erzählen darf oder wieder bei Pogo Radio und Lanz dafür absage. Ja, aber bei Lanz kriegst du vielleicht dann kriegst du ein Hotel bezahlt und deine 200 Euro und das war's dann, ne? Oder gar nichts. Weil aber du ich hasse ja im Hotel schlafen. Oder dein Film vorstellen darfst, ne? Kriegst gar nichts. Eben, deswegen. Also das bringt dir ja nichts, ne? Your home is where your heart is, das weiß ich schon. Also, es ist so. Der Film, wie kann man sich das vorstellen? Wird es dann so auf so einem Niveau gedreht von der Produktion her wie Alarm für Cobra 11? Oder ist es so ein Independent-Film? Also wie viel Geld steht dir zur Verfügung? Kannst du einfach ein paar Autos explodieren lassen oder sagst du, nee, das schreiben wir lieber irgendwie anders, dass es nicht passiert, weil das ist zu teuer. Also das ist das, was ich vorhin schon sagte. Das schränkt dich ein, deiner künstlerischen Freiheit in Sachen. Genau, aber dann muss man erstmal ja die Frage stellen, ob es meinem künstlerischen Bedürfnis entsprechen würde, Autos in die Luft zu sprengen. Mhm. Kann ja sein, kann aber auch sein, dass nicht. Und natürlich ist so ein bisschen zweckmäßig zu denken bei so einem Film. Das hier ist jetzt ein Film, ich will jetzt nicht irgendwelche Zahlen sagen, weil ich das gar nicht darf. Ja. Aber der Film hat... bestimmt das Fünffache von dem, was zum Beispiel Gegengerade hatte. Und egal, was man über Gegengerade sagen will, und Gegengerade was man nicht ansieht, ist, dass er kein Geld hat. Ja. Und Gegengerade, muss man auch dazu sagen, hat so viel gekostet wie ein Eigentumswohnung bauen oder Eigentumshaus bauen. Ne? Schön, dass Rüdi die verschwiegen hat. Ja. So. Nee, also es ist wirklich so, also wenn man sich jetzt irgendwie auf dem Land sich so ein kleines Häuschen baut, dann zahlt man genauso viel wie für so einen Film. Und das ist ja wohl irgendwie... Da frage ich mich, sitzt du jetzt auf dem Berg von Schulden oder irgendwie kannst du ganz unbekümmert durchs Leben gehen, weil irgendwie die Kohle irgendwie automatisch durch die ganzen Veröffentlichungen im ZDF, ARD oder was ich alles wieder zurückfließt? Oder wie läuft das? Weil du hast es ja selbst gestemmt oder war das die Produktionsfirma? Bist du total bei raus? Gegengerade, also, meinst du? Ja, genau. Ich war die Produktionsfirma. Ja, das heißt, du und ich meine du Produktionsfirma mit damals war ja wohlgemerkt Einzelunternehmen, also jetzt ja. Mittlerweile ist ja Sabotag dann irgendwann mal zu GmbH geworden und so. Ja. Auch nur so eine halbe Erfolgsstory. Aber GmbH heißt, das ist Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Genau. Das heißt, also, man ist nicht mit Eigenkapital. Also hier wäre es wirklich so gewesen, bei Gegengerade, wenn das jetzt zum finanziellen Vollfiasko geworden wäre. Ja. Ich wäre persönlich und privat bis zum DVD-Regal ja. Dafür haftbar gewesen. Ja. Aber so kam es nicht. Auch da ist es so, es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Mal Geld kriege, wenn da, ich kann wirklich nicht so viel Einzelheiten sagen, so. Aber es ist so, bevor ich Filmheini wurde, war ich ja. Ja vor allen Dingen, was ich ja schon immer war, und das weißt du auch schon von Boxpartitouren und so, ich war schon immer eine Krämerseele und ein Kaufmann. Das heißt, insolvent und pleite und arm, das gibt's bei mir einfach nicht. So, ich hatte schon immer Geld im Geldbeutel und ich hatte schon immer ein bisschen was noch auf dem Konto, und dieses Ding ja, ist, dass ich halt für mich gar kein Thema. Wenn halt nichts mehr im Kühlschrank war, dann hast du halt irgendeine Tussi gepürst und dann war wieder Geld im Kühlschrank, wieder Geld im Portemonnaie. Toyboy. Ja. Das ist auch ein Wirtschaftszweig. Ja, klar. Nein, aber so, das war, bei Gegengerade ist es so, dass ich wirklich extrem angstfrei in den Film gegangen bin und so und einfach mit ein bisschen Förderung aus dem Saarland nach Hamburg gegangen bin. Das ist ja eine riesen finanzielle Verantwortung, ja. Bla bla bla bla. Also du musst ja auch immer wirtschaftlich dann denken. Alles, was du machst, irgendwie je länger die Drehtage dauern und so, und da musst du immer denken, oh, Geld, scheiße, das kostet alles. Es ist jetzt so, ich transpiriere ein bisschen, vielleicht sollte ich mich gleich ausziehen. Vielleicht, ja. Übrigens bei www.pogoradio.de/live seht ihr einen Tarek schwitzend. Aber es geht noch. Ja. Also noch trage ich auf, statt ziehe ich aus. Naja, wie auch immer. Mhm. Das ist schon ein Thema. So, man muss natürlich gucken, dass man nicht völlig am Arsch ist. Aber das ist auch bei Volt jetzt wieder eigentlich ein Luxus, den ich genieße. Ich bin ja als Regisseur und Drehbuchautor Honorarkraft, wenn man es so will. Das heißt, ich kriege eine Gage ja. für diese zwei Posten, für meine produzentischen Tätigkeiten, Sachen, die ich halt gut kann. Lieblingsthema Sponsoring. Mhm. Da würde man dann auch mal gucken, ob es nicht so etwas gibt wie einen kleinen Finders-Fee oder so. Aber was? Was? Finders-Fee. Was ist das? Also sowas wie eine Provision. Ach so. Ja, Ach so, wenn dann alle in Adiletten rumlaufen, dann kriegst du dann Geld von Adidas. Nee. Anders. Wenn Adidas 200.000 Euro in den Film geben würde, ja. Wobei Nike, die Marke meines Vertrauens ist. Das möchte ich hier noch einmal sagen. Nike ist das, was alle Zuhörer von Pogo Radio und alle Seher von Volt tragen sollten. Nike, just do it. Aber natürlich wollen wir kein Product Placement Film werden. Wenn es jetzt Nike werden würde, dann und die eine Summe X bezahlen würden zum Beispiel, dann könnte ich sagen, okay, das habe ich klar gemacht, dafür möchte ich eine Beteiligung haben. Aber wirklich, für mich ist der Anspruch, ich habe jetzt so viel Zeit und Arbeit investiert. Natürlich will ich nicht arm wie eine Kirchenmaus werden und so, aber ich will auch nicht andere ausbeuten. So, mit Kraft und Arbeit, kein Problem. So, das ist ja die Basis meiner Freundschaften, die ich führe. Ja. Ich gebe alles, aber dann müssen die anderen auch alles geben. Also sowas ja bei der Boxparty zum Beispiel auch. Ja, das war keine Klassenfahrt. Aber also muss ich noch zu erzählen für die Leute, die es nicht wissen. Wir waren ein paar Jahre lang irgendwie mit Boxpartys auf Tour. In Polen, Ostdeutschland. Wenn du jetzt schon anfängst mit den Leuten, die es nicht wissen, dann wissen die Leute, die es nicht wissen, auch nicht, was eine Boxparty ist. Ja. Also sollen die Leute, die es nicht wissen, sich einfach ins Knie ficken und diese Sätze einfach überhören, okay? So, weil ich fange jetzt nicht mit den ollen Kamellen an. Ja. Da ich aber jetzt in Köln wohne, vielleicht werde ich ja regelmäßiger Gast und das Bier auch so herrlich gut schmeckt. Ja. Einsam und erfolgreich. Nein, aber so, für mich ist der Anspruch, und das ist wirklich was, woran ich jetzt... Weil der Dorn von Gegengerade, der hat mir schon auch wehgetan. Das, so ist es nicht. Er hat mir auch sau viel Möglichkeiten aufgetan und mir quasi das Leben der letzten Jahre ermöglicht. Du standst halt auf einen Schlag, warst halt ein ernstzunehmender Regisseur und Drehbuchautor. Ne? Zwar ein schlechter, aber du warst trotzdem im Spiel. Es war halt genau, in the game ist halt dieses Ding, dass ich halt, wie sie so sagen die Leute in Hollywood. Ja. Und ich habe ja trotzdem überhaupt keine... Also mittlerweile, ich gehe zum Beispiel, dann eine Zeit lang waren diese so die Partys und irgendwelche Premierenpartys und so, wo ich dann überall hingegangen bin und das voll witzig und lustig fand und so, da den Affen zu machen. Ich gehe nirgendwo mehr hin. So. Also es interessiert mich gar nicht mehr, weil ich nach einer Weile einfach gemerkt habe, dass es extrem langweilig ist, die Leute einfach extrem uninspiriert und witzlos sind und sowas. Und diese ganze, und ich habe auch keine Lust halt, jetzt auf gar keinen Fall mehr Lust, so den lustigen Punker für diese Filmspastis zu mimen. Jetzt ist es so, dass der Anspruch, den ich habe, ist, dass ich hinterher sagen kann, es ist ein, ich habe alles reingetan, was ich konnte, so, und es ist ein guter Film nach meinem Dafürhalten. So, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber auch das ist ja mein Ding. Aber so, nur dann macht es Sinn. Ey, und Alter, guck mal, ich habe keinen Schulabschluss, bla bla, ist auch natürlich Koketterie. Dein Opus aber, Magnum, oder wie das heißt, ne? Ja, aber ich meine so, ich könnte jetzt sonst im schlechtesten Fall irgendwo die Steine kloppen, wenn man jetzt mal sich eine Lucky Luke-Welt vorstellt. Oder die Umschulung machen als Altenpfleger. Zum Beispiel, und auch das stellt sich für mich wie der nackte Horror dar. Ja, auch das ist für mich eine Endzeitvision, wo ich denke, warum Leute, ja, mit echten Talenten, mit Qualitäten, mit Fähigkeiten, mit einem Blick für die Welt, nur wenn zum Beispiel man von einer Frau verlassen wird oder sowas, ja, und dann arm ist, warum macht man sowas? Muss man nicht. So, alle Türen stehen euch offen. Freiheit ist nur die Fähigkeit, Freiheit annehmen zu können. Ja, schön gesagt. Zeit für ein Lied, oder? Ja, können wir jetzt machen. Wir spielen mal ein Lied von einer Band aus, habe ich zugeschickt bekommen, aus Ecuador. Die heißen Die Rot. Das war die Band Die Rot aus Ecuador. Die auch wirklich extrem furchtbar war, finde ich. Ja, ich habe sie eigentlich, wenn sie jetzt aus Haminkeln kämen, dann würde ich sagen, hätte ich sie nicht gespielt, aber Ecuador ist halt schon eine Hausnummer, ne? Über Geschmack lässt sich erstmal sowieso nicht streiten, vor allen Dingen, ich hatte nur meine Erwartungshaltung über Geschmack lässt sich streiten. Ja, aber nicht im Falle von Irot aus Ecuador. Ja. Es war nur so, dass ich eine falsche Erwartungshaltung hatte. Als ich Irot aus Ecuador gehört habe, dachte ich nämlich, oh, da ist sowas wie Ratos de Porao zum Beispiel, die ich ziemlich cool finde. Ja. Oder Los Crudos, was früher so stinkt. Punker mit Aufnähern über den Fußfersen. Die kommen aber alle beide nicht aus Ecuador. Ja, aber das ist auch irgendwas, wo man Spanisch spricht. Also die Los Cudos sind Spanier und Ratos de Porau sind, glaube ich, Argentinier. Mhm. Weißt du es? Du weißt es nicht, also sind es einfach Argentinier. Bin ich Wikipedia? Das ist doch mal eine Frage für den Chat. Ja. Wo kommen Ratos de Porau her? Ja, man merkt halt, dass im Chat, da ist der Hoshi nicht da, der immer dann gleich irgendwie dann auf Wikipedia geht oder auf Google und dann irgendwie alles uns dann hier an Informationen liefert. Wir sind jetzt sozusagen total aufgeschmissen. Wir werden aber wirklich, ich gucke jetzt das erste Mal auf den Chat. Ja. Es wird immer weniger. Und das war nur, weil ich mich mit meinem Handy gerade ausgeloggt habe. Mhm. Mit der Pokoradio-App runterzuladen auf pokoradio.de. Ist jetzt ganz neu. Ja? Gibt es wirklich eine App? Ja, ich habe das gesehen. Ja? Ja, ich habe das gesehen. Ey, Digga. Ja. Ich sag doch Kaufmann. Ja, also, ja. Aber irgendjemand stellt ja tatsächlich Fragen. Wer erfindet die Geschichten von deinen Filmen? Was ist denn das für eine Legastheniker-Frage? Ja, die kamen um 8 Uhr, die kamen wahrscheinlich... Die kamen, du meinst, der ist jetzt schon besoffen? Nee, die kamen viel früher, ne? Also das ist schon lange her. Das kam, Ringo, bist du selber, Minuten. Die kam vor 20 Minuten. Und Ringo bist du selber, oder was? Ja, klar, ich schreibe alles selbst. Ich glaube, wir sind hier irgendwie alles live. Alles Grubenkinder. Achso, der war dann irgendwann beleidigt, weil ihm niemand geantwortet hat. Nein, das geht darum, das war vor 20 Minuten. Vor 20 Minuten hast du irgendwas erzählt vom Saarland, von irgendwelchen Industriebauten und so weiter. Bla, bla, bla. Dann frage ich jetzt, Sardon, bist du noch da, um die Antwort auf deine Frage zu hören? Denn das ist nur für dich. Okay. Und wenn keine Antwort kommt, dann ist es egal. Ja. Gut. Nee, aber ich meine, im Chat schreiben sie halt relativ wenig, wenn der Gast halt wie ein Maschinengewehr irgendwie seine Ergüsse von sich gibt. Ah, Sardon ist noch da. Ja. Die Geschichten, cool, Sardon, das hier ist für dich. Siehst du, also, erstmal haben wir Rüdi Lügen gestraft. Und ich rede jetzt ein bisschen langsamer, denn ich will mindestens so ein guter Rhetoriker sein wie Oliver Kahn bei so einer WM-Kommentation. Mhm. Das heißt noch nicht mal Kommentation. Jedenfalls Geschichten erfindet mein eigenes Leben und das Leben meiner Freunde, würde ich sagen. Du hast noch Freunde, naja, nachdem du alle ausgebeutet hast, nach Strich und Faden. Also erstmal habe ich ja keinen ausgebeutet, ja, sondern für deine Zwecke. Sondern ich bringe die Freunde mit auf den Pfad der Erleuchtung. Und einfach so, ich frage die auf einfach auf den Pfad der Erschöpfung vielleicht. Ja, das stimmt. Aber genau, es ist immer so eine Mischung, Sardon, aus gestohlener Geschichte und aus eigen selbsterlebtem und was du beim Fernsehen gesehen hast. Ja. Ich glaube, das ist die so Wahrheit aller Geschichten. Ja, das habe ich bei meinem Freund und väterlichen Freund und Mentor Moses, den ich auch immer gerne hier erwähne, Moses Arndt übrigens, der ehemalige Zapp-Herausgeber, der jetzt wieder das Zapp neu starten will, wie ich auch schon in der letzten Sendung erwähnt habe. Das weißt du auch schon. Ja, das weiß ich. Ich wollte diese Exklusivinfo, ich wusste nämlich nicht, ob man die weitergeben darf. Ja, das darf man weitergeben, weil er hat nämlich eine Rundmail geschickt. Ah, okay, die so persönlich, so auf persönlich gemacht war und ich dachte, er fragt mich als quasi den Meisterschüler von wegen. Ja, dein Ziehvater eigentlich, ne? Und hast du das Exposé auch gelesen, diese 4 Seiten, die er da geschrieben hat? Ja, 4 Seiten, ich habe es ja nicht ausgedruckt, also es war halt ein langer Text. Waren das 4 Seiten? Hast du es gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Was ist deine Meinung zu der Neuauflage vom Zapp? Es hat mich spontan wieder daran erinnert, dass sich ja auch die Terrorgruppe wieder neu reuniert hat. Und irgendwie, die waren damals in den 90ern, waren sie wirklich frech und haben irgendwie gut in die Zeit gepasst. Und heute sind sie halt ein warmer Pfutz. Und der Moses muss halt aufpassen, dass er nicht irgendwie ein Abklatsch ist oder dass er halt, er muss halt, das, was er damals in den 90ern gemacht hat, war großartig. Er muss halt schauen, also er darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern er muss halt jetzt wieder neu anknüpfen. Nicht nur anknüpfen, sondern sich neu erfinden. Das ist unheimlich wichtig. Also sonst ist es einfach nur so für alte Männer irgendwie wieder, oh, ich kaufe mal wieder das Zapp, weil das gibt's ja wieder. Sondern er muss halt dann irgendwie neues Publikum, die früher nie das Zapp gelesen haben, und davon gibt's wahnsinnig viele. Genau, weil die Leute, die früher, also das war was, ich sagen kann, ist, ja. Was ich sagen kann, ist, auch natürlich, ich bin so Moses in Freundschaft verbunden und so, aber trotzdem nur mal als, um darauf zu reagieren, was du gesagt hast, weil das stimmt. Aber ich finde, und weil über das Zapp kann ich gar nicht so richtig was viel sagen, weil das ja eigentlich auch, bevor ich alt genug war, wirklich diese Größe hatte. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich von Moses überhaupt erst das sich nur immer wieder neu erfinden und den Stilbruch zu begehen, was ja Leute wie Karl Nagel immer beschwören, das habe ich von Moses überhaupt erst gelernt und so. Ja. Und das sieht man auch in diesen Einzelausgaben, die das Zapp immer mal wieder gebracht hat, dass keine Ahnung, was kommt. Ich bin auf jeden Fall total drauf gespannt, so, weil ich glaube, da muss man, das muss noch nicht mal etwas mit Musik zu tun haben oder so. Nein. Sondern das ist so, nein. Also wenn jemand einfach mit Anfang 30 oder so noch anfängt, Medizin zu studieren, um dann Arzt zu werden. Wie der Moses ist, zum Beispiel. Wie Moses. Ja. Also das ist nur eins der Beispiele. Der hat sich eigentlich regelrecht neu erfunden, jedes Mal wieder aufs Neue. Das war, wie es Zapp war, fing an als Hardcore-Postille. Das war irgendwie, hat Hardcore nach Deutschland gebracht. Aus Amerika, ne? Also ja, also so, ich kann es ja auch nur so in Retrospektive sagen. Hat dann halt mehr oder weniger den normalen Deutschpunk oder so, oder der halt in Deutschland so halt so 86 so, und so, da hat er dann halt 86, dann ging es dann los mit Hardcore, und er war sozusagen Hardcore-Spezialist in Sachen, ja, hat er halt ein Fanzine gemacht, und dann ging es weiter, dann Mitte, dann Anfang der 90er mit Antifa, war ganz groß. Also ich ist wie bei der Fahrschule, wenn nichts gesagt wird, einfach gerade ausfallen. Und dann ging es dann los mit APPD. Dann war das so eine APPD-Gazette. Darüber habe ich ihn dann auch kennengelernt, genau. Als Steppke, als quasi einfach Food Soldier. Und es war eigentlich damals das größte Fanzine, deutschsprachige Fanzine, und dann plötzlich so umgestiegen auf einwöchig. Produktion. Und daran ist es zweiwöchig, glaube ich. Und daran ist es, oder einwöchig, und dann nochmal, es gab dann, und daran ist es ja für ihn, das sagt er auch immer, dass daran ist dann zumindest gemessen an der Publikation von der Zeitschrift, so ist es gescheitert halt. Es war aber auch ganz vorhersehbar, eigentlich so wie beim Hitler mit dem Zweiten Weltkrieg. Genau, ne? Aber jetzt ist es ja so, ich will nochmal einmal kurz was dazu sagen. Irgendwie, das Ding ist, jetzt ist ja so die Relevanz von einem Fanzine und was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen mal irgendwo ein Plastikbomb oder sowas in die Finger kriege, wo die Typen dann über ihr Leben als Altenpfleger oder Dauerläufer erzählen, wen interessiert's? Weißt du, mich interessieren nicht den ihre scheiß Hämorrhoiden halt so. Ist ja auch egal, die Relevanz von einem gedruckten Fanzine in der Medienwelt jetzt so, sage ich mal, das ist ja eine völlig andere. Auf jeden Fall, das eigentliche Problem sehe ich nämlich, wenn es überhaupt ein Problem gibt für Moses bei der Zapp-Sache, dann nur, dass er gegen den Verdacht anarbeiten muss, er könnte quasi diese Altherren-Sache machen und sich auf Lorbeeren der vergangenen Zeit ausruhen. Weil ich glaube, überraschend wird es auf jeden Fall. Und die Frage ist halt die Form, wie er sie halt machen will. Er will ein Printmagazin wieder machen. Ja, und Printmagazine sind halt absolut, will keine Sau mehr. Also wenn ich heute was lese, ich lese kaum noch Printmagazine. Ich hab da irgendwie... Außer beim Scheißen. Nein, beim Scheißen habe ich mein Tablet dabei. Ehrlich? Ja, logisch. Du bist wirklich, du bist ein Monster. Ja. Also ich meine, klar, da wird dann schon irgendwann irgendein schlauer Fuchs kommen, der ihm die Zapp-App dazu macht. Das ist ja schon klar. So, aber das Format-Print, klar, das ist natürlich wirklich so ein bisschen, aber wenn was alt ist, dann nennt man es halt Retro. Das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Mir geht es echt mehr um die Inhalte. So, und da finde ich, dass das, was mal, Nagel zum Beispiel jetzt macht mit Bunkerbriefe und sowas, oder mal gemacht hat als Bunkerbriefe, und der beschwört ja auch immer wieder so, das interessiert mich auch nicht, was irgendwie vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Genau, und das glaube ich nämlich, genau das wird von Moses auf gar keinen Fall kommen, Nein. weil der ist immer total nach vorne gerichtet. Aber er braucht ja für seine Zeitschrift auch noch Mitschreiber, ne? Und Abonnenten vor allen Dingen. Werbekunden. Nee, Werbekunden. Werbekunden. Nicht Abonnenten, sondern Anzeigenkunden. Ja, genau. Das heißt, wer eine Anzeige beim Zapp schalten will, der kann info@praxis-dr-arndt.de schicken. Ja, und das ist halt auch... Zum Beispiel das Plastikbomb. Das wäre doch mal was. Dann muss er halt scheiß nochmal halt irgendwie wieder... soll es jetzt ein Musikmagazin werden? Hallo? Dann braucht er wieder Anzeigen. Dann ist wieder irgendwie... die üblichen Verdächtigen machen dann ihre Anzeigen für ihre neuen Platten, ne? Und die wollen dann auch besprochen werden wissen, ne? Und ich glaube, Musik ist einfach gar nicht so, dass... ist ja auch egal, welche Anzeigen will er denn haben? Warum sollen welche Anzeigenkunden? Musik? Keine Ahnung, Nivea? Ja, Nivea, ja klar. Dann Billy Boy? Ja, die sind natürlich dabei, ja. Die warten nur auf sowas. Die warten auf so eine Zeitschrift, wo sie ihre Werbung drin sehen. Genau, aber das was ist denn da? Also jetzt ist Pogo Radio endlich mal wieder ein richtiger Punk-Sender, wo man dann quasi kritisieren kann, dass das Kapital und die Multinationalen wie Billy Boy und Nivea, die ja quasi uns das ganze Leben verschlechtern, dass die dann in unsere schöne kleine Nische sich einschleusen können und da ihre Anzeigen schalten, um uns zu korrumpieren. Mhm. Da sage ich mal etwas. Wisst ihr, warum Gentrifizierung geil ist? Weil das Einzige, was die Punker der Gentrifizierung entgegenzusetzen haben, ist nämlich ihre scheiß konservative Attitüde. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass in unserer Kneipe das Bier 1,50 kostet, dass unsere Kinder in ihre scheiß verkackte Alternativkita gehen können und dass hier kein weißes Haus steht, sondern unser vergammeltes Kack-Blablabla-Haus, wo die Miete billig ist. Aber Revolution braucht Ideen. Sonst endet man am Endeffekt wie Che Guevara. Und zwar tot in einer Kiste und im Internet zu bewundern auch noch 30 Jahre später. Ja, schön geredet, aber Inhalt war total gaga. Warum? Ja, warum? Weil wir haben es gerade irgendwie über das Zap, über die. Aber ich musste das sagen. Ja, ja. Das wusste ich schon auf dem Weg her. Hier darf man es auch sagen. Aber es ging ja darum, was will der Moses machen? Will er ein Musikmagazin machen? Hat er wirklich vor, wieder irgendwelche CDs zu besprechen? Ich glaube nicht. Die einzig gute Antwort oder die einzig richtige Antwort, ja. Weil ich bin er ja dafür will, bekannt, dass ich lieber über ja. mich rede als über andere. Ja. und ich habe schon eine gute Brücke, pass ja. auf. Die einfachste Antwort für dich ist, Moses einfach hierher einzuladen, ihn zum Gast der Sendung zu machen oder Skype, was viel, viel uncooler ist. Ja, Skype geht ja bei ihm gar nicht, weil er ja so ein Legastheniker ist, was Technik betrifft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Moses in der Lage ist, Skype zu bedienen. Da täusche dich nicht, denn ich glaube, er hat genug Zeit, um sich mit Skype und dergleichen zu befassen. Außerdem. Ja, er weiß, wie ein Laser funktioniert, wo man Tattoos entfernt. Du meinst, der kann auch Skype bedienen? Auch das könnte ja Inhalt einer Sendung sein. Wir versuchen, den Skype-Kontakt herzustellen und du moderierst quasi die gescheiterte Skype-Verbindung. Ja. Also irgendwie, Hauptsache es ist unterhaltsam am Schluss, ja. Mhm. Und wir haben immer noch 14 Hörer. Ah, Sardon hat geantwortet. Ja. Hab die ganze Sendung bisher nicht gehört. Nicht gehört. Was für ja. Musik hörst du für das Soundtrack vom Film? Ach, du hast die Sendung noch gar nicht gehört. Sardon ist offensichtlich auch jemand wieder von Mannheim oder. Du brauchst nicht auf Leute eingehen, die irgendwie keine Ahnung haben. Es lief sogar schon ein Lied, das wahrscheinlich im Film irgendwie, oder eine Band, die in dem Film vorkommt, die heißt Genetik. Aber das muss man jetzt nicht wiederholen. Wir lassen jetzt noch ein anderes Lied laufen, das nämlich da heißt Hamburg soll brennen von der Band Egotronic, für die ich auch mal ein Video gedreht habe. Vor allen Dingen aber... Für den Film auch, ne? Also für den, auch für das Lied. Auch Teil des Films ja. Gegengerade, ja. Jene olle Kamelle. Vor allen Dingen aber aus aktuellem Anlass, weil Hamburg gestern, vor einigen Tagen, am Samstag... Kommt drauf an, wann das hört, ja. Am Samstag, den ja. 12. Ja. hätte brennen können. Ich weiß noch nicht genau, ob es gebrannt hat, weil die Nazis, Pegida, Hogesa, Schluppiwupp und Schnuppipupp... Patrioten für Deutschland. Die Patrioten, einfach alles sowas, gute ne? Patrioten ja, nach Hamburg kommen wollten. Auf jeden Fall hat es nicht stattgefunden. Ja. Interessant sind aber ja die Scharmützel dazwischen und ja. Das bleibt abzuwarten. Hamburg soll brennen. Ja, von Egotronic. Die Stadt stinkt und ich hab sie satt. Denk ich, während ich durch ihre Straßen zieh. Ich bleib gut stehen, ich Autoreifen blatt. Bin heute süchtig nach dem Kick Adrenalin. Kapuze auf in die Dunkelheit. Den Klang von Scheiben, die zersplittern, hör ich gern. Schau mich kurz um, kein Bulle weit und breit. Mein Auftrag heute lautet Burn, Hamburg, Burn, Burn. Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen. Der Bogen fliegt die Beine in die Hand. Ich verschwinde in die Dunkelheit allein. Ich bin schon viel zu lange brav gewesen. Nun wurde es Zeit, ein Brandstifter zu sein. Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen. Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen. Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg. soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, Hamburg soll brennen, burn, Hamburg burn, burn. Ja, über die wirklich intellektuellen Themen reden wir nur während Lieder laufen, über das deutsche Verlagssystem und die Schwierigkeit, ein Magazin an den am Bahnhofskiosk zu etablieren. Viel einfacher hat man es zum Beispiel, wenn man einen Film dreht. Ich persönlich bin jetzt gerade in der Vorproduktion und Vorbereitung meines Kinofilms Volt, der ab 10. November hier in Köln gedreht wird. Ich bin schon sehr... Brauchst du eigentlich noch Statisten? Ja, weil hier bei Pogoradio hören ja eigentlich hauptsächlich Statistinnen und Statisten zu. Genau, also ihr Statisten da draußen. Und Statistinnen? Ihr kriegt kein Geld, ihr müsst die Anreise selbst bezahlen. Aber es gibt Catering, gibt's, oder? Es gibt Catering für... Also die Butter muss man selbst mitbringen, aber das trockene Brötchen gibt's. zu gegebenem Zeitpunkt wird es auch nochmal einen Komparsenaufruf geben, denn wir haben natürlich wieder große Massenszenen, egal wie gut das Drehbuch jetzt ist, das habe ich ja vorhin alles schon erzählt. Ja. Am Ende kommen trotzdem die Bullen und machen alles platt. Was ja quasi so der Showdown von jedem meiner Filme ist. Immer, nur, ja. Ja, ich immer, irgendwie, ja. Für mich gibt es halt leider keinen... Der Showdown deines Lebens eigentlich. Ja, aber darauf warte ich ja. Ja, dass endlich mal die Bullen kommen und nicht platt machen. Wo seid ihr, Bullen? Ich hab keine Angst vor euch. Die, aber trotzdem irgendwann dürft ihr auch Komparsen sein. Ich glaube, das sind die Bullen. Ah, okay. Ja. Moment, wir sind noch live auf Sendung. Ja. Warte. Vielleicht ist es auch Sardon, weil wir seine Frage nicht richtig beantwortet haben. Mhm. Naja, ist ja auch egal. Vergiss es. In der nächsten Pogo-Radio-Sendung werde ich übrigens wieder Gast sein. Ja. Ist das richtig? Ja. Ja. Und da werde ich, weil ich habe ja in der Zwischenzeit auch, weil wir nähern uns schon mit großen Schritten dem Ende, deswegen würde ich lieber ein bisschen Ankündigung noch machen. Ich habe in den Jahren der Demut auch noch einen Dokumentarfilm gedreht über wallfahrende Soldaten. Die sogenannte internationale Soldatenwallfahrt. Habe ich gesehen. Hast du den Film gesehen? Ja. Was sagst du? Ich habe es nicht gemerkt, dass es von dir ist. Also ist es halt war, so wie ein flaches Gewässer. Ich habe es halt geguckt und es fand ich interessant. Und immer wieder ist mir eingefallen, ach, das ist ja von Tarek. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das war so eine Dienstleistungsangelegenheit, oder? Nee, die Idee war schon von mir so und muss ich gar nicht, wirklich nicht, weil der Redakteur hat mir wieder auch da sein Vertrauen geschenkt. Das war nur mit sehr wenig Mitteln, weil das so kurzfristig war und so. Ich hatte nur, ich bin in so eine Dienstleistungsdoku verfallen, weil ich halt mir drei Protagonisten ausgesucht habe, die verfolgt habe, wie 45 Minuten auf ZDF. So. Ja, ja. Und es war halt so irgendwie Soldaten fahren nach Lourdes, um sich das, irgendwie... Genau, man hätte auch viel mehr darüber erzählen können, so, aber... In jedem Fall ist es ein interessanter Film und ich habe für keinen Film so wenig Mecker gekriegt wie für den. Da waren auch wirklich tatsächlich mal gläubige Christen in Vorstellung und haben dann so mit mir darüber geredet, über die Erlebnisse bei der Soldatenwallfahrt und während der Soldatenwallfahrt erzähle ich gerne beim nächsten Mal, weil das ist, auch das ist, war wirklich ein Potpourri der guten Laune. Das Moment, das war noch gar nicht fertig. Wir machen eine Weile in der nächsten Sendung. Wir haben doch noch 2,5 Minuten. Ja, wir wollten noch ein Lied spielen. Wir wollten noch das Ende spielen da von dem Genetik, da wünscht dir was oder was, ne? Weil es doch jetzt ganz gut passt. Ich möchte es in der nächsten Sendung laufen lassen. Genetik wünscht dir was. Ja, das war wieder Pogoradio beim Moderfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 16.9. ist, dann habe ich meine Wiederholung. Und es wird nie wieder eine Boxparty geben. Ja, nie mehr wieder. So, tschüss, macht's gut. Es kommt die Zeit, wo, in der das Wünschen wieder hilft. Wo, wir wollen zu viel Rapstars und Groupies. Nur sehen wir nicht, dass von den Diamantenketten Blut trägt. Sneakers oder Blue Jeans made in der dritten Welt. Gar nicht drauf verzichten, sogar wenn uns das Gewissen quält. Mehr für uns, weniger für die. Bis Pflastersteine fliegen und dann regnet das Benzin. Du willst eine Yacht vor der Küste? Im Wasser treibt, wer es nicht geschafft hat zu flüchten. Nichts geschenkt, nur bezahlt du die anderen. Dieser Staat hat sich verkauft und zwar Raten an Banken. Betäubt von leuchtenden Farben, den Träumen, die wir jagen, seit die 90er kamen. Pass gut auf, was du dir wünschst, Nicht alles, was wir haben wollen, sollte sich erfüllen. Wähleweise aus, denn sonst schaut man am Ende dieser Welt dafür noch jemanden in den Lauf. Oh. Das Leben ist kein Wunschkonzert, doch jedes Leben ist ein Wunderwerk. Du musst dann glauben, dann erfüllt sich das. Denke nach, bevor du's machst und wünsch dir was. Nein, das Leben ist kein Wunschkonzert, doch jedes Leben ist ein Wunderwerk. Du musst dann glauben, dann erfüllt sich das. Mach die Augen zu und wünsch dir was. Ich wünsch mir, ich hätte damals Woodstock gesehen, dass meine Lehrer wissen, wie sich in meinem Luftschloss so lebt. Ich hab mir ein Self-Metal gewünscht und bekommen. Zum Glück, ich muss nicht...